Stadt ist geil und Opa schreit sie heil. Fuchtelt mit nem Messer, früher war alles besser. Die Straßen voller Ratten und Dealer werfen Schatten. Heroin und Spritzen tun in der Sonne blitzen. Hier in diesem Land wird so mancher verkannt. Dieser miese Staat gammelt wie Blattsalat. Die ganze Stadt ist so leer und Opa greift zum Gewehr. Tränen in den Augen, wo die Sehnsüchte saugen. Die Läden machen Pleite und das in voller Breite. Kokain und Pillen, sie brechen jeden Willen. Hier in diesem Land wird so mancher verkannt. Dieser miese Staat gammelt wie Blattsalat. Die ganze Stadt ist Seele und Opa schmiedet Pläne. Kämpft für alle Armen, weil sie vor Gott erbarmen. Die Trinker gurgeln weiter und du findest das heiter. Opium und Roten sind lediglich verboten. Hier in diesem Land wird so mancher verkannt. Dieser miese Staat gammelt wie Blattsalat. Die ganze Stadt ist Schrecken und Opa möchte verrecken. Bums ne Hafennutte in ihrer Lederkutte. Die Ämter sind wie Gräber und Dummheit wird zum Streber. Leipziger und Hessen wollen Zechen ficken fressen. Hier in diesem Land wird so mancher verkannt. Dieser miese Staat gammelt wie Blattsalat. Die ganze Stadt ist Frieden und Opa droht mit Hieben. Spricht von Asylanten, von Sarazin und Schlampen. Die Arge macht uns fertig und Gudrun wird beerdigt. Säuferin und Pasta fallen durch soziale Raster. Hier in diesem Land wird so mancher verkannt. Dieser miese Staat gammelt wie Blattsalat. Hier in diesem Land wird so mancher verkannt. Dieser miese Staat gammelt wie Blattsalat.